ரத்தின பெண்ணையா சுவாமி சிற்றினை ஜாதிக்குள்ளவள் ரத்தின பெண்ணையா சுவாமி சித்தமறிந்தே நடப்பாள் நித்தம் உன்மனபடியே சித்தமறிந்தே நடப்பாள் நித்தம் உன்மனபடியே சித்தமறிந்தே Gesang Tatai Mossi in der Raga-Form Kalyani aus der DVD Dancing Face der Bharatanatyam-Tänzerin Professor Sudarani Raghupadhyay. Dieses Lehrstück zu den Ausdrucksformen, den Abhinayas, wurde bei Super Audio in Chennai veröffentlicht. Im Natya-Sastra werden auch verschiedene Musikinstrumente und ihre Art der spieltechnischen Handhabung beschrieben. Das Natya-Sastra weist dazu 4 Kategorien aus. Die Lauten Tata, Flöten, Sushira, Cymbals, Gana und Trommeln, Avanatta. Der Terminus Rag findet sich erstmalig im Natya-Sastra wieder und ist in seiner Bedeutung als tonale Färbung zu verstehen. Die 7 Hauptnoten, Saptasvaras, die man auch heute verwendet, werden im Natya-Sastra für die Ragas bereits beschrieben und mit verschiedenen Gemütszuständen, Emotionen verbunden. Dieses Thema Navarasas, die 9 Stimmungsbilder der Ragas, haben wir bereits in einer unserer früheren Sendungen vorgestellt. Auch diese Sendung finden Sie in unserem Online-Archiv als Download. Das war IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Sendung Raga-CDs des Monats mit dem Thema Natya, die Bedeutung der Ragas im indischen Tanz und Theater, gefallen. Sie hörten dazu Beispiele im indischen Gesang und auf der Violine. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Meyer. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net.